Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon 0180 5678 111, und faxen könnt ihr mir auch unter 0180 5678 110. Petra, 21 Jahre alt, ist die erste heute Nacht. Hallo. Ja, grüß dich, Jürgen. Petra, geh bitte ganz nah ans Telefon, ja. Du klingst so verrauscht und weit weg. Was ist dein Thema? Ja, es geht schon besser. Gut. Mein Thema ist, ich habe Alexander Matzer kennengelernt. Jetzt wird jeder fragen, wer ist Alexander Matzer? Aber der Name kommt mir bekannt vor. Das ist der Moderator von... Ja, ich weiß, ein super hübscher junger Mann. Genau. Pro7. Genau. Wir sitzen alle vor dem Fernseher und denken, mein Gott. Kann genau. es denn wahr sein, dass jemand so hübsch ist? Genau, das habe ich damals auch gedacht. Aber die Hübschen sind meistens ziemlich doof. Wie sieht es denn bei ihm aus? Nein, der ist nicht doof. Ist nicht doof? Absolut nicht, nein. Der ist total lieb. Ich habe mich mit dem unterhalten, ich habe den kennengelernt bei der Andreas Türk Show. Also, wir müssen das nochmal erklären. Das ist, der war Ansager bei Pro7 lange Zeit. Ja. Und moderiert, glaube ich, jetzt irgendein Magazin, ne? Genau, Sam. Sam, das genau, ist so ein Boulevard. Der hat vorher Tough Extra moderiert, ja. Und jetzt moderiert er Sam mit. Ja. Ist eher so ein dunkler Typ, ne? Also hat dunkle Haare. Dunkle Haare, dunkle Augen. So ein südländischer Typ eher, obwohl ganz weiße Haut. Ja. Ne? Ja. Und ist der Schwarm aller Schwiegermütter, aller, ja, genau. aller Petras. Genau. Ne? So, du hast ihn kennengelernt. Ja. Bei Herrn Türk, oder wie? Ja, bei Andreas Türk, bei dieser Andreas Türk Show. Da war irgendwie Thema, für meinen Schwarm würde ich alles tun. Mhm. Für meinen Star würde ich alles tun. Kommt ja fast gleich. Ja, gleich auf jeden Fall sollte ich mich eigentlich nur hinsetzen, sollte halt erzählen, dass ich den total hübsch, total knuffig, wie auch immer finde. Ja. Und ja, und dann saß ich da. Da spricht jemand bei dir im Hintergrund. Ist er bei dir? Nein, mein Freund. Oh Gott, der darf das hören. Ja, dürfen schon, aber ich glaube, es hängt ihm langsam zum Hals auf. Kann ich gut verstehen. Ich erkläre mich solidarisch mit deinem Freund. Egal, erzähl mal weiter. Also du hast ja dann ihn hochgehoben und gesagt, wie toll du ihn findest. Ja, und hat dann halt erzählt und auf einmal meinte Andreas Türk, ja. Halt, wie das dann so ist in diesen Talkshows, plötzlich gibt es eine Überraschung. Ne? Ja, dann hat genau. Andreas Türk gesagt, Mensch, und hier ist er. War es genau. so? Genau. Und du konntest... wusstest gar nicht, was du machen sollst. Genau. Und er kam rein. Ja, genau. Ich habe irgendwie zu allen Türen geguckt, wo die ich halt, ja. Die ich vorher gesehen habe. Mhm. Eine Tür, wo ich reingekommen bin, dann noch eine Tür, die 2 Meter daneben ist, mhm. und wo nirgends kam er, und dann irgendwann habe ich die 3. Tür gesehen. Dann kam er. Und dann kam er. Und er setzte sich neben dich. Und er hat dich wahrscheinlich charmant umarmt und dir einen Kuss auf die Wange gegeben. Ja. Und du warst von Sinnen. Ja. Ja. Ja. Und hast du dich natürlich mit ihm unterhalten? Ja, also wir haben in der Sendung, klar, haben wir halt so, mhm. ich sag mal, dieses Frage-Antwort-Spiel gespielt, wie es halt in der Talkshow so ist. Mhm. Nach der Show haben wir uns auch noch ein bisschen unterhalten. Mhm. Und er hat mir in der Show zwar nur leise gesagt, dass er mich einlädt, nach München zu kommen, einen Tag bei den ganzen Vorbereitungen für das Sam-Magazin dabei zu sein. Ja. Und ist das schon passiert? Nein, das ist noch nicht. Ich habe ihn erst letzte Woche Dienstag kennengelernt. Und du bist völlig aus dem Häuschen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Mittwoch von Hamburg nach Hause gekommen. Mach dir mal bloß keine Hoffnungen. Soweit ich informiert bin, ist der in festen Händen. Ich weiß. Ne? Ja. Ich weiß. Er hat auch gesagt, schon sehr, sehr lange. Und du darfst auch nicht so schwärmen, wenn dein Freund da hinter dir sitzt. Ja, er sagt gerade genau. Wenn ich dein Freund wäre, würde ich dir aber was erzählen. Für Alexander Mazda, oder wie er da heißt. Mazda. Ach, egal. Da so zu schwärmen. Ja, es geht ihm, also ich glaube, es geht ihm auch, was heißt ich glaube, ich merke das ja, es geht ihm schon ziemlich. Aber Peter, ich muss dir sagen, dass du einen sehr simplen Geschmack hast. Also den schön zu finden, ist keine große Kunst, das ist so eine Modelschönheit. Ja, klar. Ja? Da kannst du dich einreihen unter Millionen Mädels. Das ist mir absolut klar. Und dennoch stehst du zu ihm. Ja. Und fährst mit schlagendem Herzen nach München. Ja. Und guckst dir seine Sendung an. Ja. mit welcher Hoffnung eigentlich? Was heißt, ich habe keine großartige Hoffnung. Da, also ich habe das auch in der Sendung gesagt. Also ja. Ich bin nicht eine von denen, die da sagt, okay, weißt du was, ich will mit dir ins Bett oder ich will eine Beziehung mit dir haben. Na, also jetzt mal Hand aufs Herz, du würdest ihn nicht von der Bettkante stoßen. Ne, unter uns beiden jetzt mal gesagt. Ich kann dir keine Antwort geben, mein Freund sitzt neben mir. Verstehe schon. Ja, was würdest du denn für ihn tun? Ja, genau das war eigentlich dieses Thema von dieser blöden Sendung. Mhm. Weil halt, ich würde alles tun. Also ich würde nicht alles tun. Mhm. Ich würde auch nicht jetzt von Bonn nach München reisen, nur um ihn einmal zu sehen. Ja. Ich bin auch nicht nur nach Hamburg gefahren, um ihn zu sehen. Weil ich meine, ich konnte mir das zwar denken, dass er da ist, aber ich bin nicht deswegen dahin gefahren. Oh, wenn ich jetzt dahin fahre, dann sehe ich Alexander Matzer und das ist ganz toll oder so. Also ich weiß nicht, ich meine, ich finde diesen Kerl einfach total hübsch. Jetzt muss ich mal eine ganz, ganz klare Frage stellen. Frage. In der Hoffnung, eine klare Antwort zu bekommen. Ja. Wenn er dir anbieten würde, mit dir zusammen sein zu können, zu wollen, also er würde dir eine Beziehung anbieten, würdest du deinen Freund verlassen? Hacht jetzt, ne? Nein, du musst jetzt Nein sagen. Nein! Du kennst diesen Hayopai doch gar nicht. Der strahlt dir da allabendlich. Ich werde ihn bombardiert, was ich nicht gesagt habe. Der strahlt da über den Fernseher dich an. Du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt für ein Charakter, Mensch. Und du hast wahrscheinlich so einen netten Freund im Hintergrund, das höre ich doch schon. Das hörst du, wenn er mich hier bewirbt. Das höre ich. Petra, ja. Wann ist denn diese Fahrt nach München? Wie bitte? Wann ist denn diese Fahrt nach München? Wann? Ja, das weiß ich noch nicht. Ach, das ist. Vielleicht hat er das einfach nur so daher gesagt, um sich bei dir beliebt zu machen. Nein. Nein, das mit Nein. Sicherheit nicht, weil er ist ja ein guter Kerl, ne? Ja. Nein, also die Sam-Redaktion, die wusste auch schon Bescheid. Ja. Die Andreas-Türk-Redaktion wusste Bescheid, weil von dort aus auch jemand, also von der Redaktion, jemand mit mir dahin fährt. Ich mache einen Vorschlag. Wenn du da gewesen bist, rufst du mich nochmal an. Und erzählst wenn ich dann durchkomme. Ja, versuch es mal. Und erzählst mir und uns alles von Alexander Mazda. Wir lernen das noch. Und dann schick uns vielleicht vorab nochmal ein Foto von ihm, damit ich ihn hier zeigen kann und damit alle Leute denken, aha, das ist er also. Weil viele kennen den ja gar nicht. Ja. Petra, danke für den Anruf, ich höre von dir. Ja, alles klar. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, ich warte ja immer noch auf... Ein Anrufer, bisher hat das ja nicht geklappt, der mediale Fähigkeiten hat, mit dem ich hier live ein Experiment machen kann. Ich hatte letztens angeboten, dass jemand meine Gedanken lesen soll. Das ist leider nicht gelungen. Es kamen ja die ganz verrücktesten Thesen, an was ich gedacht habe. Ich habe mal rein zufällig heute auch mal einen Löffel mitgebracht. Wir erinnern uns ja alle an Uri Geller, der ja auch viele schöne Experimente damit gemacht hat. Vielleicht können wir hier live in der Sendung ein Experiment mit diesem Löffel machen, dass ich den hier irgendwo hinlege und ihr oder du da draußen, der du das kannst, konzentrierst dich auf den Löffel und der Löffel fällt runter. Egal, ich frage, wer hat mediale Fähigkeiten, wer möchte live mit mir hier in der Sendung ein übersinnliches Experiment wagen und dann auch machen. Ruft an 0180-5678-111, Telefonnummer, Faxnummer 0180-5678-110. Es geht weiter mit Carmen und Carmen ist 31 Jahre alt. Hallo. Hallo Carmen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ich habe eine Macke. Du hast eine Macke? Ja. Was hast du denn für eine Macke? Und zwar überall, wo ich hinkomme, wo ich weiß, ich bleibe länger als über Nacht, suche ich nach Fluchtwegen. Mhm. Also sprich, wenn mir der normale Fluchtweg versperrt ist durch Feuer oder sonstiges, suche ich nach Fluchtwege, wo ich dann in der Situation, in der Gefahr rauskomme. Was könnten das für Flucht, außer Fenster, was kann das noch sein als Fluchtweg? Mehr gibt es ja nicht. Es gibt Fenster und Tür. Über Balkone oder Rohre. Rohre? Rohre, ja. An denen man sich runterlassen kann, irgendwie. Ja, klar. Also wenn du irgendwo zu Besuch hinfährst und beabsichtigst, über Nacht zu bleiben, dann nach einer gewissen Zeit gehst du mal so ganz in Ruhe durch das Zimmer und inspizierst alles, wo man im gegebenen Falle sich verflüchtigen könnte. Schon von außen gucke ich. Schon von außen? Ja. Aha. Also ich habe auch 4 Kinder und ich denke dann, ich überlege dann immer, wie mache ich das dann? Wen schicke ich zuerst runter? Wie mache ich das mit dem Jüngsten? Und mhm. Das ist aber nur immer dann, wenn du irgendwo schlafen wirst. Ja, also auch in meiner eigenen Wohnung. Also ich probiere, ich denke, wenn ich mir das immer wieder sag, immer wieder durchgehe in Gedanken, den Fluchtweg, wenn der Weg abgesperrt mhm. ist, dass ich darum gehe. Was, und wenn ich mir das dann immer wieder einträgt, dass ich in der Situation dann cool bleiben kann und mhm. Also den Schock schneller überwind und... Was ist denn der Hauptfluchtweg im Moment aus deiner Wohnung? Also ich habe, das geht über 2 Etagen mhm. und das sind 2 Balkone. Mhm. Und also wenn ich jetzt nicht mehr runterkommen würde in das Untergeschoss, wo ich dann zur Haustüre rauskomme, dann würde ich auf den oberen Balkon gehen mhm. und den Ältesten erstmal runterschicken, übers Dach, auf den unteren Balkon, dem die anderen Kinder reichen und ja. von da aus wieder auf den Nachbarbalkon. Ist und klar. So also weiter. Du hast den Notplan völlig ausgearbeitet im Kopf. Ja. Ist ja sehr abgefahren, ne? Ja. Warum ist das so und warum bist du so? Weiß ich nicht. Das frage ich mich auch. Also mir ist noch nie irgendwie irgendwo was passiert. Dahinter steckt ja eine panische Angst, ne? Eine ja. Todesangst auch. Eigentlich ja, ja, ne? Mhm. Eine Todesangst, eine Angst vor einer Katastrophe. Ja. Hast du immer Feuer im Kopf, das Feuer ausbrechen könnte oder auch irgendwelche anderen Sachen? Vielleicht ein Verbrechen oder sowas? Meistens Feuer. Feuer? Ja. Jetzt ist natürlich eine ganz profane Nachfrage, aber ich frage sie trotzdem. Hast du mal früher irgendwann ein schlimmes Erlebnis mit Feuer gehabt? Nein, gar nie. Nicht. Nie. Und seit wann geht das schon so, dass du immer nach Notausgängen und Fluchtwegen suchst? Schon immer, von Kind an, also solange ich eigentlich denken kann, mache ich das. Vielleicht war es mal irgendwann eine Marotte und das hat sich ja so verselbstständigt, dass du das immer wieder machst. Aber schlimm ist es ja eigentlich auch nicht, ne, oder? Nee, finde ich nicht. Nee, ne? Ich meine, es ist sogar sehr praktisch für den Fall, dass etwas passiert, ne? Ja. Du weißt sofort, wie du handeln musst. Denke ich schon, ja. Also nochmal im Ernst nachgefragt, das nimmt aber jetzt nicht so einen großen Raum in deinem Denken ein, dass du dann nur grübelst, wie komme ich denn hier wieder raus, wenn das passiert? Das auch nicht so sehr. Nee, also meistens passiert mir das, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, dann träge ich mir das wieder ein. Mhm. Und darüber hinaus werde ich dann ruhiger und kann dann einschlafen. Mhm. Variierst du auch schon mal deine Fluchtpläne aus deiner eigenen Wohnung oder den du gerade geschildert hast, gibt es den eigentlich immer? Den habe ich eigentlich so für mich festgelegt. Das ist der Standardfluchtplan. Ja, genau. Ja. Ich habe noch nicht weiter darüber nachgedacht, wenn ich oben nicht mehr auf den Balkon komme. Also da denke ich nicht weiter. Ging das denn so weit, dass wenn du jetzt eine neue Wohnung suchen würdest, dass du die neue Wohnung auch unter den Kriterien der Notflucht auswählen würdest? Ja. Also du würdest nie in ein Hochhaus 20. Stock ziehen? Genau. Nie? Richtig. Nie. Uh-uh. Ah ja. Und wenn sie noch so, wenn sie geschenkt wäre, würde ich nicht hinziehen. Ja, dann ist das aber schon richtig, eine richtige Macke, ne? Ja. Wie sie im Buche steht. Mhm. Aber ich meine, eine Macke, mit der man gut leben kann und die einem dir vielleicht sogar irgendwann, wir wollen es nicht hoffen, dass es so weit kommt, aber das Leben retten könnte, ne? Ja. Ja. Mhm. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ja, danke. Alles auch, Gute. Dass ich durchgekommen bin. Tschüss, Carmen. Ich möchte geschwind ja. den Guido grüßen. Der guckt nämlich zu. Du willst geschwind den Guido grüßen? Ja. Na, das sind aber Sachen hier. Ein sehr, sehr lieber Mann. Wer ist denn Guido? Ist das dein heimlicher Freund? Nein, wir waren befreundet und wir sind immer noch sehr gut befreundet. Er ist ein sehr, sehr lieber Gesprächspartner von mir. Na gut, mir. Dann wollen wir geschwind jetzt Schluss machen. Ja. Tschüss, Carmen. Dir. Tschüss. Tschüss. Marcel. 16 Jahre. Vorgestern habe ich noch gesagt, ich kenne keinen Marcel. Jetzt kenne ich einen, dich nämlich. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, ich habe eine Macke, also ich... Auch eine Macke. Ja, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ach, ich glaube, diese Macke haben viele Leute. Ja. Wie macht sich denn diese Macke bei dir bemerkbar? Ja, also wenn ich Geld habe, dann muss das sofort weg. Mhm. Für was gibst du dein Geld denn aus? Das fängt an bei Schalke-Karten und geht bis hin zu Computerteile, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und wie viel verprasst du so in der Woche? In der Woche, ja, in der Woche weiß ich nicht, so zwischen 50 Mark und im Monat so bis 200 Mark. Wie kommst du denn an dein Geld? Von meinem Vater aus. Aha, also das Geld von Papa verprasst. Ja. Ja, aber wenn du, kriegst du denn, das ist Taschengeld, ne? Ja. Kriegst du das, kriegst du das denn ausgehändigt? Einmal im Monat? Ja, jeden Monat. Wann, zu welchem Datum? Immer am letzten Tag. Immer am letzten des Monats. Genau. So, also jetzt haben wir bald den 30. April, mhm. ne? Nächste Woche schon. Dann hast du 200 Mark in der Hand. Ja. Werden die sofort ausgegeben? Ja, nicht sofort, aber so innerhalb von 3-4 Tagen ist das dann schon weg. Und was machst du die restliche Zeit? Die restliche Zeit gehe ich dann arbeiten mit meinem Vater hinten im Garten, ja, und dann kriege ich auch nochmal 20, 30 Mark und dann wartet. Also mit Sparen ist nichts, ne? Ja, eigentlich nicht. Aber ich muss ja eigentlich sparen. Warum musst du sparen? Ja, weil ich unbedingt einen Roller haben möchte. Dann musst du sparen, ja. Ja, und ich kriege jetzt schon seit 2 Jahren so regelmäßig Taschengeld, die 200 Mark. Du hättest das schon längst zusammen haben können, ne? Mhm, sagt mir jeder schon. Hast du gerade so, glaube ich, gesagt, dein Geld nicht nur für Sachen aus, die du wirklich gerne möchtest, die dir Spaß machen, Stichwort Schalke-Karten, sondern auch für irgendeinen Unsinn, oder? Ja. Sag mal so ein paar Beispiele für Unsinn. Ja, ich hole mir zum Beispiel Computerspiele und Playstation-Spiele, obwohl ich das noch gar nicht habe, was da noch in Planung ist. Ach, die kannst du gar nicht benutzen? Nee. Die liegen bei dir in der Ecke rum? Mhm. Ja, das ist aber schon ein bisschen sehr gerissen in der Birne, ne? Ja. Würde ich schon so sagen. Mhm. Was machen wir jetzt, Marcel? Ich weiß es nicht. Du musst dir jetzt ein Eigenprogramm, ein Eigentrainingsprogramm auferlegen, in dem du dir sagst, heute wieder keine unsinnigen Sachen kaufen. Häng das mal über dein Bett. Keine unsinnigen Sachen kaufen. Hm. Und mit diesem Vorhaben schläfst du nachts auch nur ein. Oh Mann, das wäre schön. Ja, ich meine, du musst leiden, wenn du einen Roller haben willst und das Geld immer ausgibst und das Geld weg ist, ist es weg. Ja. So, dann mach das jetzt so lange weiter, bis du schlau wirst und sagst, hey, ich muss immer 50 Mark zur Seite legen. Ja. Und dann habe ich, in so und so vielen Monaten habe ich zusammen das Geld. Ja, ich habe mir vor kurzem auch noch, habe 200 Mark in der Hand gehabt, da habe ich mir Buffalos dann gekauft, also war auch schon wieder weg, das Geld dann. Ist ja ein Ding. Aber du machst keine Schulden, ne? Nee. Das geht's ja noch. Also, ich appelliere an Marcel zum Sparen. Mhm. Damit er sich das kaufen kann, was er wirklich gerne möchte. Ja. Und ich hoffe, dass der Papa dir nicht mehr Geld gibt. Dir nicht mehr hinweinsteckt. Ja, doch, will er ja. Wenn er jetzt mehr verdient, dann will er mehr geben. Nee, sag ihm mal schon Gruß von mir, 200 Mark reichen völlig aus. Und du sollst erstmal sparen lernen. Und dann kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr kriegen. Na gut. Richtest du ihm das aus? Hm, okay, mach. Der Domian hat das so gesagt. Ja, okay. Tschüss, Marcel. Okay, tschüss. Heidi, 57 Jahre. Ja, hallo. Heidi, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, also, ich hatte heute einen Prozess. Ja, weil bei dir heute das Thema ist ein offenes Thema. Mhm. Hatte ich das Bedürfnis, einfach mal mit dir zu reden. Was für ein Prozess war das? Also, ich hatte vor 5 Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Ja. Ein LKW überfuhr mich mit meinem PKW. Mhm. Ich habe überlebt. Ich war schwer verletzt. Wie schwer warst du verletzt? Also, das war schweres Schädelhirntrauma. Commotio cerebri, Halswirbelsäule, Quetschungen, Schnittwunden, Hirnnerven waren verletzt, sodass das Gesicht so nach einiger Zeit dann ganz schief war, wie nach Schlaganfall. Ja. Ne? Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Ach, das war das erste Krankenhaus, hatte keine Neurologie, keine Kieferchirurgie, sodass man einfach nur so oberflächlich und dann schnelle Mobilisierung und nach Hause. Mhm. Und dann fing der Leidensweg an. Mhm. Und ich bin dann irgendwann in einer Spezialklinik am Bodensee gewesen für Hirnerkrankungen. Und da hieß es, also das ist ein Hirnschaden, der ist zwar nicht so groß, dass ich in den Rollstuhl muss, aber ich habe so viele Defizite im neuropsychologischen Bereich. Mhm. Merkfähigkeit, Textverständnis, mit Zahlen umgehen. Mhm. Also die Dinge, die mich früher ausgemacht haben. Mhm. Konntest du dich denn danach bewegen? Oder hattest du auch körperliche Beschwerden, dass du gelähmt warst teilweise? Oder? Also ich habe einen Tremor. Das ist so ein Zittern im ganzen Körper. Mhm. Ich muss entweder ganz in Ruhe mich so hinhängen oder auch in Ruhe stehen, so anlehnen. Das hast du heute immer noch? Das habe ich heute noch. Mhm. Und es sind mittlerweile über 20 Krankenhäuser gewesen. Und die ganzen Berichte, diese Gutachten, also Hirnschaden, dadurch auch die Seele mit angegriffen oder die Psyche und schonen und weiter Krankengymnastik. Und irgendwo musste ja mal ein Prozess kommen. Mhm. Denn ich bin durch diesen Unfall 100% schwerstbehindert mit Pflegestufe 1. Mhm. Ich habe eine Betreuung durchs Amtsgericht. Das wäre auch nochmal ein Thema. Die kann man auch alle vergessen, diese Leutchen, die da kommen und Betreuung machen. Heidi, wann war dieser Unfall eigentlich? Am 19. April 94. 94. Das war jetzt am Montag, 5 Jahre her. 5 Jahre. Und heute war der Prozess. Und Wir sagen nochmal, dass der Lastwagenfahrer eindeutig schuldig war. Ne? Eindeutig. So habe ich es gerade verstanden. Mhm. Eindeutig, so. Keine Teilschuld. Wie ist der Prozess jetzt ausgegangen? Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Also man hat vergessen, der erste Anwalt, das der Rechtsschutzversicherung zu melden, in der ich ja war. Mhm. Und da ich das im Kopf vergessen hatte in den ersten zwei Jahren, im vorigen Sommer mir das einfiel, hatte man versucht, die Prozesskostenhilfe einzureichen für diesen Prozess. Mhm. Die kommt dann nicht durch, weil es um viel Geld ging, um Unfallrente, um Entschädigung. Mhm. Heidi, sag mal, lass uns mal nicht die Details so erzählen. Sag mal, wie heute das Urteil aussah, wie es formuliert wurde. Gar nicht. Die wollen ein Gutachten haben von einem Gutachter, was diese anderen Gutachten übertrumpft. Die wollen wissen, ob ich auch krank geworden wäre, wenn ich keinen Unfall gehabt hätte. Aha, also da war ich platt. Also ein skandalöses Urteil für dich. Ganz skandalös. Ich dachte jetzt, weil du das also euphorisch erzählst, dass du da vielleicht 500.000 Mal Schmerzensgeld bekommen hast oder irgend sowas. Nein, es ist ein Wahnsinn. Also nochmal, halt, das zum Mitdenken. Die wollen ein Gutachten, dass du auch nicht krank geworden wärst, wenn der Unfall nicht passiert wäre, oder wie? Ob ich auch krank geworden wäre, die versuchten das auf die Psychologie. Ich verstehe. Ob du auch krank geworden wärst, wenn der Unfall nicht passiert wäre. Richtig. Wie wahnsinnig. Du warst vorher eine ganz normale, gesunde Frau. Ich war eine normale, gesunde Frau. Mhm. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht, Kosmetik- und Fußpflegebereich. Mhm. Hatte extra nochmal umgeschult, Auto, die Dinge eingekauft. Und dann kommt dieser LKW und haut mich total raus. So, das ist nach so vielen Jahren, glaube ich, eine ganz große Frustration, wenn man dann mit so etwas konfrontiert wird. Ja. Wie geht das denn jetzt weiter? Gibt es eine Chance für dich, weiterzumachen in die nächste Instanz, an ein anderes Gericht? Ich muss jetzt erstmal stillehalten, diesen Gutachter wirklich konsultieren. Da gibt es so viele Bilder auch von meinem Gehirn, dass da was kaputt ist. Ich bin ja nicht so ein Fall, dass ich im Rollstuhl sitze. Mhm. Es bin so, ich lebe mit meiner Behinderung. Und ich kann so weiterleben, es ist alles okay. Aber es ist schlimm, mein Gesicht ist gerichtet, ich kriege immer wieder zu hören, für einen Hirnschaden sehen Sie zu gut aus. Mhm. Man darf sich einfach nicht, man muss sich hängen lassen. Hast du denn jetzt noch die Power und den Mut, weiterzumachen? Oh, ich war heute so platt und ich war so traurig über dieses ganze Geschehen. Ja, aber jetzt sage ich mir, ich bin so ein bisschen zur Ruhe gekommen heute Abend. Ich mache weiter. Die spinnen doch wohl. Bist du denn in guten anwaltlichen Händen? Das bin ich eben nicht. Das ist der dritte Anwalt jetzt. Der erste hat das ja gar nicht weitergegeben. Der zweite, den haben meine Kinder dann ausgesucht, weil er an der Tür wohnte, dass wir es nicht weit hatten, weil ich das nicht alleine konnte. Wirst du ihn jetzt wieder wechseln, einen vierten Anwalt zu suchen? Wenn ich einen wüsste, würde ich das gerne tun, der im Unfallrecht sich auskennt oder auch ein bisschen medizinische Ausdrücke und aber ja auch wirklich gewissenhaft und voll Power ist, ne? So wie ich es auch immer war vor meinem Unfall. Aber das muss doch rauszukriegen sein, auch in deiner Gegend, wo du lebst, dass du einen solchen Fachmann findest, der sich da sehr gut mit auskennt. Aber an wen wendet man sich da? Vielleicht gibt es so Patientenverbände oder Verbände von Geschädigten durch. Da gibt es bestimmt etwas. Ich mache einen Vorschlag. Du unterhältst dich mit meiner Psychologin mal eben, weil die ausgerüstet ist mit sehr vielen Adressen, auch diesbezüglich. Aha. Vielleicht kann die dir eine Anlaufstelle vermitteln. Das wäre sehr schön. Dann könnten wir dir vielleicht sogar noch ein bisschen helfen. Ja, machen wir das so. Ja. Leg mal bitte auf und die Elke Donaisky ruft dich gleich an. Ja. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Und ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Tatkraft weiterzumachen und durchzuhalten, auf dass du zumindest irgendwann mal eine materielle Entschädigung bekommst, nachdem du schon so viel mitgemacht hast. Ja, es war eine harte Zeit. Heidi, alles Gute, leg mal auf, wir rufen dich gleich zurück. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Antje, 16. Ja, hallo. Hi, Antje. Ja, ich habe ein Problem und zwar, ich bin heute mit einer Freundin zusammen bei H&M beim Stehlen, also beim Klauen erwischt worden. H&M ist ein Kaufhaus? Ja, ist richtig. Und das war halt so, wir sind halt da reingegangen und da haben wir halt dieses, das war wirklich nur so ein dummes T-Shirt und das hat auch nur 15 Mark gekostet. T-Shirt? Ja, so ein T-Shirt war das. Und wir sind halt dahin so gegangen und fanden das halt ganz toll und so. Und ich habe mir erst, also meine Mom liegt im Moment im Krankenhaus. Und ich habe mir erst überlegt, da sollst du jetzt hingehen, aber dann habe ich auch wieder gedacht, weil wir haben nicht so besonders viel Geld, weil wir leben von der Sozialhilfe. Da wollte ich halt einfach nicht so sagen, ja Mama, gib mir mal bitte Geld dafür, weil man muss ja auch im Krankenhaus immer da diese Rechnungen und so bezahlen, das ist ja auch ziemlich teuer. Und da weiß ich nicht, und da habe ich mal gedacht, so, wow, das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, und da war auch nicht irgendwie so ein Teil drin, was so piept, wenn man rausgeht oder so. Wie habt ihr das denn geklappt? Wo habt ihr das denn hingetan? Ich habe das drunter gezogen. Ich habe so drei T-Shirts mitgenommen, habe eins, also dieses eine drunter gezogen, meine Freundin hat auch eins genommen, hat es drunter gezogen, dann haben wir die anderen wieder weggehängt. Der alte dumme Trick. Ja, genau. Und dann wollten wir halt rausgehen. Und da hat uns halt so einer angesprochen, der sah überhaupt nicht aus wie ein Ladendetektiv. Der sah ganz normal aus, wirklich. So ganz normal, wie so ein Junge halt aussieht, vielleicht 20 oder so. Achso, es hat nicht gepiept, ne? Da war nicht so ein Ding dran. Und was hat er zu euch? Ja, der hat dann so zu uns gesagt, ja, passt auf, ihr seid gerade mit so und so viel T-Shirts sind in die Umkleide gegangen und seid aber nur mit zwei weniger wieder rausgekommen. Wie kommt das denn? Und dann haben wir erstmal versucht, alles abzustreiten, und dann sind wir aber so, ja, das hätte ja nichts gebracht. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, wir haben es mitgenommen, da mussten wir halt hinten mit reinkommen, und ich hatte dann halt keinen Ausweis mit und meine Freundin schon, und ja, dann, keine Ahnung, ist die Polizei gekommen, und dann musste ich damit auf dieses Revier kommen. Und das auch noch. Total schlecht behandelt, so auf die Art, so, ja, weiß ich nicht, der andere dann immer so zu mir, ja, hättest du früher überlegen müssen, ne, so ein ganz arroganter Schnüssel war das irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ich habe dann halt auch voll geheult, ist ja klar, weil ich hatte ja erstens mal voll Angst, und dann hat er mich halt hinterher zu meiner Tante gefahren, die hat mich dann identifiziert zumindest. Ja, und dann hat die halt meine Mutter angerufen, die hat dann am Telefon voll geheult und so gesagt, ja, das hättest du mir doch erzählen können, und wir haben zwar nicht so viel Geld, aber mein Gott, dann hätten wir das halt nächsten Monat gekauft, und in dem Augenblick ist mir das dann erst klar geworden, also ich finde Scheiße gemacht. Ja, wie geht das jetzt weiter? Du hast eine Anzeige am Hals? Ich habe jetzt eine Anzeige bekommen und kriege das halt jetzt irgendwie zugeschickt oder so, oder meine Mutter. Ja, und also ich meine, die Anzeige und Sitzzeichen, das würde ich ja alles freiwillig machen, nur das Problem ist halt, dass ich will Krankenschwester werden, dass das halt dann in mein Führungszeugnis kommt, und dann kriege ich überhaupt keine Ausbildungsstelle. Also, Antje, du hast richtig Scheiße gebaut, ne? Ja. Gibt's gar nichts zu diskutieren, und keine Entschuldigung von wegen Sozialhilfe und so. Sowas ist einfach nicht angesagt. Ja, ich weiß. Und wegen 15 Mark T-Shirt sich in solchen Schlamassel zu begeben, ist nur bescheuert, ne? Aber das weißt du jetzt ja auch. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich glaube allerdings, nur ist der ganze Apparat da am Laufen, dass du damit keinen schwerwiegenden Konsequenzen wirst hoffentlich zu rechnen haben. Es handelt sich nur um 15 Mark. Ja. Und wenn du mit jemandem dann zu tun haben wirst, der das entscheidet, der auch ein bisschen hinter die Kulissen guckt, und du ihm auch ganz klar sagst, dass dir das sehr leid tut. Ist das übrigens zum ersten Mal passiert, sowas? Ja. Ja. Wirklich? Ja, ganz wirklich. Also, du sagst das so zögernd. Nein, also es war halt so, eine Freundin von mir hat halt gesagt, ja, geh mal zu H&M und da kannst du alles Mögliche abziehen, da wird sich keiner bei erwischen und so. Und es ist ganz einfach. Und dann halt in dem Moment habe ich einfach davor geschrieben und gesagt, boah, du willst es unbedingt haben und so. Aber es ist halt auch so, die Konsequenz daraus ist halt, dass auch die Eltern von meiner Freundin halt jetzt gesagt haben, ja, pass auf, die Antje ist kein guter Umgang für dich und so. Also und es ist ein ganzer Rattenschwanz, der anhängt jetzt. Ja, so, ne? Ganz genau. Also, mein dicker Appell, aber ich glaube, das hast du selbst auch schon kapiert, dass so etwas niemals wieder vorkommt, weil da kannst du dir wirklich deine Zukunft versauen. Ich glaube, du hast sie dir wegen dieser 15-Marks-Geschichte noch nicht versaut, dass du irgendwie keine Lehrstelle bekommst. Und vielleicht wird sich das gütlich alles regeln. Zeige aber auf jeden Fall, wenn du mit den entsprechenden Leuten redest, Reue, ja. Ne? Und versuch dich nicht da irgendwie doof rauszureden, von wegen, wir haben kein Geld und so etwas. Ja, das aber was soll ich denn zu diesen Leuten sagen, wenn die mich fragen, weil es ist mir eine blöde... so vor, als hätten die überhaupt kein Herz, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, mal verdammt, das ist zum ersten Mal passiert, und das können sie doch nicht machen, das gut, ist doch noch nicht gewesen. Die Entscheidung treffen ja nicht die Polizisten, mit denen du da zu tun hattest. Ja. Es ist nun mal passiert, es tut dir super leid, es war eine Kurzschlusshandlung, ihr habt nicht richtig drüber nachgedacht, und es kommt nicht wieder vor. Und vielleicht musst du ein paar Sozialstunden, kriegst du aufgebrummt oder weiß ich was, wie das enden könnte. Ja, klar. Nur, ich meine, das ist ja nur so, dass, also meine Freundin, das ist auch gleichzeitig meine beste Freundin. Ich habe also wirklich, also wir hängen die ganze Woche zusammen, und kaum sind wir aus der Schule, müssen wir schon wieder telefonieren. Und mir liegt halt ziemlich viel an dieser Freundin. So, und jetzt sagen die Eltern auf einmal, ja, ist vorbei, ist Antje, nicht mehr. Hast du denn, kennst du die Eltern auch? Ja, ich kenne die Eltern. Und die haben auch immer eigentlich ziemlich große Stücke so. Dann versuch du doch mal ein Gespräch mit denen zu suchen. Ja. Ich weiß nicht, kannst du da einfach hingehen? Geht das? Ja, sicher. Also ich denke schon. Dann würde ich das an der Stelle, lass mal so ein paar Tage vergehen, dass ein bisschen die Sache verraucht ist. Und dann würde ich da mal hingehen. Ja. Und denen das auch nochmal sagen und auch sagen, dass dir das super leid tut, dass das nie wieder vorkommt. Ja. Und dass dir sehr viel gelegen ist an der Freundschaft mit deiner Freundin. Und vielleicht sind das ja doch ganz gute Leute, mit denen man dann so ein bisschen auch dann quatschen kann und sich das wieder einrenkt. hoffentlich. Hm? Antje, nie wieder zu H&M was klauen. Du kannst ja, ganz zu H&M gehen. Ja, sowieso nicht ja, ist klar, ist klar. Aber Finger bei dir lassen, ne? Und ja. Schön bezahlen. Ja, gut. Tschüss, Antje. Darf ich nur was sagen? Na? Ich wollte nur sagen, dass ich dich sehr süß finde, dass ich deine Sendung ganz toll finde. Wie lieb von dir. Alles klar. Tschüss, Antje. Tschüss. Ein 16-jähriges Mädchen sagt, dass es mich süß findet. Da müssen wir gerne ein Päuschen machen. 1.30 Uhr. Jetzt machen wir Pause, ja. Und 55 Sekunden ist Radio 1 live, das WDR Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow, der einzigen Telefon-Talkshow im deutschen Fernsehen. Und heute Nacht könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir ein ganz bestimmtes Thema, da steht die Sendung unter einem Oberthema. Und das Thema heißt Heimliche Vorlieben Teil 2. Nachdem wir vor ein paar Monaten dieses Thema gemacht haben und das so klasse gelaufen ist und wir so viele Anrufe und so viele tolle Geschichten hier zu hören bekommen haben, haben wir uns entschlossen, Teil 2 zu machen. Morgen heimliche Vorlieben Teil 2, heute aber offene Telefon-Talkshow. Christian, 20 Jahre alt. Ja, morgen Domian. Guten Morgen, Christian. Ja, mein Thema ist, ich habe eine kleine Macke von wegen Motorradfahren. Heute ist der Mackentag, glaube ich, ja, ohne dass ich es vorgeschlagen habe. Motorradfahren? Ja. Inwiefern ist das? Ich bring's irgendwie mal geschafft, dass ich so gut wie jedes Motorrad, was ich hatte, zu Schrott gefahren habe. Oh Gott, und dir ist nichts passiert? Nee, so, hauptsächlich Schürfwunden und Prellung und einmal eben halt ein Schlüsselbeinbruch. Sonst war es das. Wobei, das ja auch toll, nicht, toll. Ja, der Schlüsselbeinbruch ist auch nicht so schön, ne? Nee, das war auch mein erster Unfall. Wie viel hast du jetzt schon zu Schrott gefahren? Ich habe jetzt 8 Stück zu Schrott gefahren und am Freitag kriege ich jetzt wieder ein neues. 8 Stück? Du bist erst 20 Jahre alt. Ja. Du hast mit 18 angefangen, Motorräder zu Schrott zu fahren. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich vom Pech heimgesucht werde. Und der erste Unfall war meine Schuld. Und die allen anderen, die irgendwie, hat mir einer die Vorfahrt genommen. Beziehungsweise eben halt ein Reh einmal mitgenommen und naja. Also zu Schrott gefahren klingt ja schon nach ziemlich heftigen Unfällen, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe bisher immer Glück gehabt. Meine Freunde sagen auch, ich habe einen guten Schutzengel. Ja. Apropos Schutzengel, ich warte immer noch auf die Kassette von meinem Schutzengel. Das hat mir eben zwischendurch gesagt, Christian. Nun, da heißt es gleich weiter. Am Freitag hatte ich jemanden in der Sendung, der, oder war das, ich glaube Freitag, letzte Woche Freitag, der kann auf technischer Basis Kontakt aufnehmen zu Schutzengeln und kann die aufnehmen auf Tonband. Und ich habe ihn beauftragt, sich mit meinem Schutzengel in Verbindung zu setzen und diese Kassette mal hierher zu schicken, um sie dann hier zu präsentieren. Noch habe ich sie nicht bekommen. Lieber Anrufer, wir sind ganz scharf drauf. Christian, jetzt aber zu dir wieder. Ja. Du hast einen guten Schutzengel. Ja, muss ich sagen. Ja. Meine Mutter sagt auch schon, hat mir das auch schon gesagt, dass ich einen guten Schutzengel habe und hat mich nicht gefragt, ob das nicht günstiger wäre, wenn ich mir jetzt, weil ich dich ja endlich die großen Maschinen fahren darf, also sprich mehr als 34 PS. Das kriegst du, ja. Ich kriege jetzt eine Honda CBR 600F mit 106 PS am Freitag. Ist schon eine ganz schöne Maschine. Ja, die hat jetzt schon ein paar PS mehr als die alten. Allerdings. Jetzt versetzt du mich in Angst und Schrecken, obwohl ich dich gar nicht kenne. Ja, das glaube ich wohl. Ne? Wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, der das sagt in deinem Umfeld. Mhm. Alle sagen, lass die Finger von den Maschinen. Meine Freundin sagt, Motorradfahren ist alles schön und gut, aber tu mir einen Gefallen und halt dich doch ein bisschen zurück, wenn da 100 steht, meint sie, fahr 90 oder sowas. Bloß irgendwie, dann komme ich mir ziemlich blöd vor, wenn ich unter der Geschwindigkeit fahre, die ich fahren darf. Mhm. Sag mal, und dieser Schlüsselbeinbruch hat dir auch nicht so ein bisschen, hat dich nicht ein bisschen wachgerüttelt? Und ich fahre zwar seitdem vorsichtiger, aber trotzdem, wenn ich irgendwie eine lange Gerade habe dann und ich weiß, dass da nichts ist oder hauptsächlich sehr wenig Verkehr ist, dann eben halt mein den Hahn auf. Bist du denn generell ein offensiver Fahrer? Ich fahre eigentlich sehr überwiegend offensiv, teilweise auch defensiv. Mhm. Gut. Jetzt habe ich gerade das nicht richtig von den ganzen auf die Reihe gekriegt. Wie viel Mal warst nur einmal, dass du selbst verschuldet hast? Einmal habe ich selbst Schuld gehabt. Mhm. Und das war eben halt, da habe ich jemand die Vorfahrt genommen, weil ich meinte, das schaffst du noch. Aber da habe ich vergessen, eben halt vom vierten in den ersten Gang zurückzuschalten. Ja, aber du siehst ja doch mal, auf welchem Vulkan du dich da befindest, auf welch dünnem Eis. Ja. Da kannst du selbst noch so ein super guter Fahrer sein. Die ganzen anderen Unfälle sind verschuldet worden durch andere Leute. Und du hast so viel mal jetzt Glück gehabt. Fordere das Glück doch nicht so heraus, Christian. Nee, das mache ich auch nicht. Bloß, wenn ich jetzt mal am Freitag meine neue Maschine habe, habe ich auch selber gesagt, dass ich du forderst, ruhiger fahre. Du forderst das heraus, dadurch allein, dass du jetzt wieder eine Maschine hast. Ja, aber ich habe mir da selber gesagt, da musst du ruhiger fahren, weil das nutzt überhaupt gar nichts. Du kannst auf schlimmste Weise verunglücken, auch wenn du relativ normal fährst und dich an die Regeln hältst. Ja. Aber ich glaube, jetzt rede ich gegen eine wahnsinnige Betonwand. Und wenn ich hier sagen würde, Christian, lass die Finger von dem Motorrad, dann würdest du sagen, der Domian, der spinnt. Ne? Ich habe im Krankenhaus, als ich Zivildienst gemacht habe, so übelste Unfälle gesehen mit Motorradfahren. Mhm. Du bist ja nur Matsche unter Umständen, wenn du richtig verunglückst. Seitdem, obwohl ich das auch geil finde und das eine super Sache, als super Sache ansehe, lehne ich es wirklich ab. Ich fahre selbst nicht und ich bequatsche all meine Freunde auch immer, verkauf die Dinger. Das Leben und die Gesundheit ist einfach wichtiger als dieses Lustmoment, das ich gut nachvollziehen kann, auf so einem Gaul da durch die Welt zu sausen. Das ist schon eine geile Sache, das verstehe ich schon. Es macht sehr viel Spaß und... Mhm, aber hinterher, wenn du im Rollstuhl sitzt, das macht dann eben keinen Spaß mehr. Nee, das tut bestimmt nicht. Mhm. Ja, ich kann es nicht ändern, merke ich schon. Ich kann nur hoffen und bitten, wenn dein Schutzengel jetzt zuhört, halt noch mehr ein wachsames Auge auf den Christian, dass nichts Schlimmes passiert. Na, ich kann es nur hoffen. Wann übermorgen, sagst du, kriegst du die? Ja, am Freitag. Am Freitag, mhm. Also schön vorsichtig, auch die ersten Tage, ne, bis du dich an die Maschine gewohnt hast. Sicher, weil das ist eine große Maschine, ich habe einen Testbericht davon hier und das Ding, das macht von 0 auf 200 in 10,9 Sekunden. Also Wahnsinn. Ja, deswegen. Ich habe auch Probefahrt mit dem Ding gemacht, da habe ich schon wirklich Respekt vor dem Teil. Christian, auf das hier nie was passiert mehr. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Claudia, 35. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Claudia. Ich wollte eigentlich auch zum Thema gestern nochmal zurückkommen und zwar... Gestern hatten wir das Thema Tod. Ja, genau. Mhm. Ich liege seit ungefähr 6 Wochen jetzt hier in der internistischen Klinik und bin eigentlich so die erste Woche mehr oder weniger am Leben erhalten worden. Also mein Mann hat am Bett gesessen und halt immer damit gerungen, ob ich halt noch weiterlebe oder nicht. Was hast du denn? Ich habe Krebs, aber zurzeit ist es so, dass die Diagnose zweispaltig ist. Also sie sind sich nicht ganz sicher, welche Art von Krebs es ist. Was vermutet man? Was vermutet man? Also es gibt so eine große Gruppe von, die nennt man Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Und da gibt es halt diverse Unterformen und davon wieder diverse Unterformen. Mhm. Und ich bin eigentlich schon seit meiner Kindheit einmal daran erkrankt. Und man hat mir damals, oder meiner Mutter damals gesagt, ich würde eh nicht alt werden. Mhm. Ja, und letztendlich ist es so, dass ich eigentlich... meine Lebensgeschichte ganz gerne aufschreiben möchte, um halt was zurückzulassen. Mhm. Du sagst, um etwas zurückzulassen, bedeutet das denn, dass man dir schon eine Diagnose gesagt hat, die dir wenig Hoffnung lässt, dass du noch länger leben kannst? Ja, es ist so, dass es gibt ja diese wunderbaren Statistiken, die man halt immer einen so mitteilt und es ist halt eine Prognose von 50-50. Mhm. Und wenn man halt nicht genau weiß, was es halt für ein Krebs ist, ist es halt auch schwierig, eine Therapie zu machen. Mhm. Macht man denn ständig weitere Untersuchungen, ja, um das genau zu diagnostizieren? Ja, also ich bin jetzt letzte Woche das zweite Mal auch nochmal operiert worden an einem Lymphknoten, um das nochmal genauer zu diagnostizieren. Mhm. Und habe aber eigentlich nicht so große Hoffnung, dass da was Konkretes da rauskommt. Du hast gerade gesagt, dass die erste Woche oder die ersten Wochen es dir so sehr schlecht gegangen ist. Ja. Inwiefern ist es dir schlecht gegangen? Es war so, angefangen hat das Ganze eigentlich, dass man gedacht hat, vor ungefähr 9 Wochen, ich hätte eine Magen-Darm-Grippe. Mhm. Ja, und dann habe ich Fieber bekommen und das zog sich dann so weit hin, dass ich nach 4 Wochen Fieber irgendwann mein Mann dann gesagt hat, ja, jetzt ist es vorbei, jetzt bringe ich dich ins Krankenhaus. Mhm. Und und dann eigentlich hier so, ich dann weiter gefiebert habe, so stark, dass ich halt teilweise auch nicht mehr weiß, was da genau abgelaufen ist. Mhm. Also mir fehlen Tage, Stunden. Also du warst quasi bewusstlos oder war es ein komatischer Zustand? Ja, das würde ich vielleicht nicht gerade sagen, aber es fehlen mir einfach mhm, bestimmte Zeiten. Mhm. Und ich habe auch so im Nachhinein so das Gefühl, jetzt geht's mir mental ein bisschen besser, mhm, weil ich halt auch so bestimmte Dinge, ganz simple Sachen, duschen gehen kann, mhm, also was mhm, ich vorher nicht konnte. Worüber man dann schon wieder froh ist, ne, dass man ja das kann alleine. Ja. Hast du gerade gesagt, dass du deine Lebensgeschichte aufschreiben möchtest? Ja. Um etwas zu hinterlassen? Ja. Warum möchtest du etwas hinterlassen? Weil ich nicht so von dieser Welt gehen möchte. Hast du Kinder? Ja. Mhm. Wie viel? Eine Tochter. Eine Tochter. Mhm. Wie alt ist die? Die wird 16 im Mai. Mhm. Du hast dich sehr viel mit dem Thema Tod jetzt in den letzten Wochen beschäftigt. Ja, nicht nur jetzt in den letzten Wochen, aber konkreter. Also auch in den Jahren davor, weil ich ja die Krankheit schon hattest immer ja, wieder. Ja, immer wieder mal. Mhm. Du bist ja noch sehr jung, 35 Jahre erst. Mhm. Hast du Angst vor dem Tod, vor dem Sterben? Vor dem Tod nicht, aber vor dem Sterben. Mhm. Also so kraftlos zu sein, auf andere angewiesen zu sein. Mhm. Was möchtest du gerne so als Quintessenz in dem, was du aufschreiben willst, so hinterlassen? Hast du da eine Vorstellung? Also momentan ist es so, dass ich über jeden Tag froh bin, wo ich wach werde, mhm, Dinge machen kann, ohne Hilfe. Ja, und eigentlich so mich über ganz einfache Sachen eigentlich freue. Und das sollte dann auch in dem Buch, was du gerne schreiben möchtest, dann auch so formuliert sein. Ja, so vielleicht als Quintessenz, mhm, aber so, es soll jetzt nicht nur so ein Trauerroman mhm, oder eine Trauergeschichte, mhm, sondern es gibt halt viele Situationen, wo ich halt im Nachhinein sage, die Krankheit hat mich auch ein Stück weit immer wieder begleitet und hat mir auch Möglichkeiten eröffnet. Also welche Möglichkeiten hat sie dir eröffnet? Teilweise bewusster zu leben, mein mhm, Leben zu verändern. Also ich habe vor 10 Jahren meinen Mann in einer Nachsorgeklinik kennengelernt, mhm, und bin seitdem eigentlich wirklich glücklich. Mhm. Und wir müssen nochmal sagen, du warst in einer Nachsorgeklinik. Das heißt ja, dass du dich auch mit dem Krebs sehr lange schon beschäftigt hast. Ja. Ne? Und du auch immer wieder mit ihm gekämpft hast. Ne? Ja. Und bisher ja eigentlich immer gewonnen hast. Ja, genau. Wobei die Hoffnung ja besteht, dass es vielleicht jetzt wieder so sein wird. Ja, das sagt mir mein Mann auch immer wieder, mhm, wie stark ich bin. Und ist auch ganz froh, dass so ja, meine Lebensgeister die letzten Wochen eigentlich so wieder aktiviert werden. War das jetzt, was dir da vor 6-7 Wochen passiert ist, war das der schlimmste Krankheitsvorfall? Ja, ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also so massiv und so Daher auch die jetzt besondere Beschäftigung vielleicht auch mit dem Todesgedanken. Ja, es kam halt auch so der Gedanke von meinem Mann, ob ich so eine Todessehnsucht gehabt hätte, weil ich so mit meinem Leben gespielt habe, weil die Voraussetzung, ich mache halt schon länger Therapie, also eine Psychotherapie und seit ja ungefähr anderthalb Jahren war ich eigentlich so auf dem Stand, ich fühle mich gesund, ich bin gesund und habe eigentlich so, ja, teilweise nicht so auf meine innere Stimme gehört. Und dieses, es kam halt letztes Jahr ein komisches Gefühl hoch und ich habe leider an diesem sehr merkwürdigen Gefühl nicht weiter gearbeitet und sehr verdrängt. Und der Verdrängungsmechanismus ist so massiv gewesen, dass ich halt, ja, vielleicht im Tod da eigentlich nicht, das nicht gesehen habe. Ja. Claudia, wenn du jetzt so, ich könnte mir vorstellen, wenn man so krank da niederliegt und einem solche wirklich existenziellen Gedanken ständig durch den Kopf gehen, blickt man ja auch auf sein Leben zurück. Ja. Was war das Beste, was du bisher in deinem Leben gemacht oder erlebt hast? Oh, ja, im Grunde genommen mein, ja, allen zu beweisen, dass ich alles Mögliche schaffen kann. Mhm. Dass das Leben lebenswert ist und ja, im Grunde genommen auch meinen Mann kennengelernt zu haben, einen Beruf zu ergreifen, trotz krank sein. Was hast du gemacht oder was machst du für einen Beruf? Ich bin Hebamme. Hebamme, Also ich habe mich auch da für etwas entschieden, was sehr viel mit Leben und Tod zu tun hat. Oh ja, das ist ja nun, du bist ja an der Quelle des Lebens. Ne? Ja, genau. Und ich bin auch froh, dass ich das geschafft habe. Ja. Ich habe also in der Ausbildung bin ich noch mal krank geworden, habe dadurch auch meine Ausbildung verlängern müssen. Beziehungsweise ich habe verlängert und man hat mir eigentlich sehr viel Steine in den Weg gelegt. Mhm. Aber ich habe es geschafft. Du hast es geschafft und hast es durchgestanden. Ja. Ein Buch über dein Leben, das möchtest du gerne schreiben. Mhm. Gibt es etwas anderes noch, was du sagst, das möchte ich unbedingt noch erfahren, das möchte ich noch erleben und das möchte ich machen. Ja, klar, ganz viele Dinge. Ich glaube, das würde über den Rahmen. Nee, sag mal so, was dir als zweites so neben dem Schreiben des Buches so einfällt, was dir sehr am Herzen liegt. Ja, noch alt zu werden. Alt zu werden, na klar, ja. Also da auch überhaupt keine Altersgrenze, sondern alt zu werden mit meinem Mann zusammen. Mhm. Dazu muss ich einfach sagen, der war ja vor 10 Jahren auch an dem Morbus Hodgkin erkrankt. Mhm. Also von so nennt man diese Krebserkrankung der Lymphdrüsen. Ja, genau. Mhm. Liebe Claudia, aber du hast gerade was gesagt, was doch auch zur Hoffnung Anlass gibt, nämlich 50 zu 50. Mhm. Das ist ja immerhin doch eine große Chance. Das klingt ganz anders, wenn du jetzt sagen würdest, dass ich habe eine Chance von 90 zu 10%. Ja, aber ich denke mir, manchmal würden die Ärzte, also ich komme ja selber aus dem medizinischen Bereich und ich weiß halt, wie schwer sich die Ärzte halt auch tun. Also und ich kann meine Situation doch selber sehr gut einschätzen. Also ich kriege halt Bluttransfusionen einmal die Woche, Thrombozytenkonzentrat, um einen gewissen Level einfach zu halten. Und tja, und ich meine, wenn man aus dem Bereich kommt, dann weiß man... Dann kann man das besser einschätzen. Ja, genau. Und die können einem auch nicht so viel vormachen. Ne? Nee, genau. Und hast du eigentlich jetzt im Krankenhaus schon angefangen, mit über dich zu schreiben, etwas aufzuschreiben? Also ich kann mich schlecht konzentrieren. Mhm. Also ich arbeite hier, ist ein psycho-onkologischer Dienst. Mhm. Und wir arbeiten an einem Diagramm. Also es ist ganz interessant, so halt Familiengeschichte. Mhm. Ja, und da kommen halt viele Dinge hoch und da merke ich halt schon so, ja, wie interessant das sein kann. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist und dass sich das auch so psychologisch ganz gut stabilisiert, so etwas zu machen. Mhm. Und auch daran zu arbeiten, das ist ja auch eine Aufgabe, ne, die man sich da vorgenommen hat. Mhm. Liebe Claudia, ich kann nur meine aller tiefsten Herzenswünsche zum Ausdruck bringen, dass die positiven 50% sich verwirklichen und dass du doch wieder gesund wirst und wenn diese Zeit jetzt auch sehr schwer ist und dass du alt wirst, dass du steinalt wirst und ja, dass du ein Buch über Claudia gibt, vielleicht nächstes Jahr, aber Claudia noch 50 Jahre lebt. Ja. Das war ja, ich hoffe, dass sich vielleicht jemand meldet. Ich möchte vielleicht meine Adresse zurücklegen, dass sich jemand meldet, der mir da vielleicht unter die Arme greifen kann. Um halt, weil ich wirklich teilweise, ja, wie gesagt, Konzentrationsschwierigkeiten habe. Wie meinst du unter die Arme? Ja, so bei dem Aufschreiben. Beim Aufschreiben? Ja, genau. Kann dir dann deine Familie, dein Mann nicht helfen, oder? Ist schwierig. Also der ist eh mit der Situation, also so mit Haushalt und allem drum und dran, da ist schon viel. Und dann sich halt noch im Krankenhaus dann nochmal damit zu beschäftigen. Wo lebst du denn? In welchem Kreis, in welcher Gegend? Wuppertal. In Wuppertal. Gut, wenn sich da vielleicht eine hilfreiche Kraft für uns meldet, ein guter Engel, dann werden wir gerne, ja, toll. Dann werden wir gerne den Kontakt herstellen. Ja, gerne. Von Herzen alles Gute, Claudia. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Manuela, 33. Ja. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Manuela, dein Thema. Ja, die Sucht zu lieben. Die Sucht zu lieben? Ja. Das ist die dunkle Seite der Liebe, die Leidenschaft. Also das ist die gleiche Sucht wie Alkohol, wie Drogen, wie Workaholiker, wie Sexsucht. Mhm. Das geht in dieselbe Schiene. Manuela, wenn du noch näher an den Telefonhörer gehen kannst, dann wären wir dir sehr dankbar. Geht's so besser? Ja, ich höre dich zumindest sehr gut. Gut. Die Sucht zu lieben. Wen liebst du denn wie verrückt? Ja, also ich muss jetzt mal eine kleine Vorgeschichte zu sagen. Ich war 11 Jahre mit einem Mann zusammen, 9 Jahre davon verheiratet, aber das war halt die verkehrte Person. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und habe ein halbes Jahr wirklich geliebt ohne Ende. Also da habe ich festgestellt, was Liebe bedeutet und habe mich da in was reingesteigert und ja, habe das erste Mal gemerkt, dass ich in eine gewisse Abhängigkeit gekommen bin und bin auch in einer Verhaltenstherapie, wo mir das auch bestätigt worden ist. Und ja gut, und dieser Mann hat aber dann diese Beziehung beendet, da habe ich ein Jahr dran gelitten. Gut, und dann habe ich wieder einen neuen Mann kennengelernt und dasselbe fängt wieder in Grün an. Und ich leide und leide und ja, und die Sucht greift halt in einer anderen Sucht über, weil man versucht... Also es gibt im Moment, diesen Mann gibt es im Moment immer noch. Den Mann gibt es im Grunde in meinem Herzen immer noch, aber mittlerweile hat sich da jemand Neues eingestellt, der ihm fast auf dem Haar genau gleicht. Und in den du wieder so wahnsinnig verknallt bist. So und diese Liebe wird nicht so erwidert. Nee. Wie wird sie denn erwidert? Überhaupt nicht? Wie wird sie erwidert? Dieser Typus Mann erwidert sie nur in einem gewissen Nehmen und nicht im Geben. Was bedeutet das? Das heißt halt, dass diese gewissen Herren wissen, diese Liebe, die man gibt, halt auszunutzen, indem man da ist, indem man immer ein offenes Ohr hat, indem man alles gleichzeitig verkörpert. Also Frau, Geliebte, Freundin, Mutter, alles. Und das packen sie sich dann gerade raus. Und wenn man dann selbst mal ein bisschen Anspruch geltend macht, dann sieht man von denen aber nicht. Also du kriegst nicht zurück? Nein, gar nicht. Gar keine Resonanz. Auch nicht verbal? Hat er dir... Verbal, ja, das geht halt so weit, dass man halt telefoniert, dass man halt, man sich auch ab und zu sieht. Also jetzt in der Vergangenheit von der vorigen Beziehung war es halt so, hin und wieder kam er. Man erlebte schöne Stunden zusammen, aber dann war noch wieder eine Zeit lang Funkstille. Lass uns mal über die aktuelle Beziehung reden, sonst kommen wir völlig durcheinander. Ja, ja. Ich meinte verbal auch in dem Sinne, hat er dir denn schon mal eine Liebeserklärung gemacht? Nein. Ich habe ihm halt geschrieben und habe ihm das auch gesagt, wie viel er mir bedeutet. Und er braucht halt Zeit und hin und her, habe ich gesagt, also Zeit gebe ich dir unendlich, nur nicht ewig Zeit, weil das ist wertvolle Lebenszeit und die geht vorbei. Und wie viel Lebenszeit hast du jetzt schon in ihn investiert? Mittlerweile geht es in den 5. Monat. In den 5. Monat und es hat sich nichts bewegt? Wir haben uns 3-mal gesehen. Wie bitte? 3-mal in 5 Monaten? Ja. Und du bist über beide Ohren verknallt in den? Ja. Und wie oft telefoniert er miteinander? Am Anfang sehr oft, das wird jetzt immer weniger. Mittlerweile ist es 1 bis 2-mal die Woche. Und es kommt also mehr auch von mir. Und das alles reicht nicht aus, um dich auf eine gewisse Distanz zu bringen? Nein. Was müsste der eigentlich tun, damit du zurückschreckst? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Aus der vorherigen Beziehung kann ich dir sagen, absolute Unterwürfigkeit. Also sie können einen so verletzen in verbalen und so, das ist einem egal. Was wäre denn, wenn er jetzt plötzlich mit einem Riesenrosenstrauß vor deiner Tür stünde und würde sagen, Manuela, ich habe mich eines anderen besonnen, ich liebe dich von ganzem Herzen, lass uns zusammen sein, was wäre dann? Und das ist der 7. Himmel auf Erden, ja. Das wäre halt ein großer Wunsch. Davon träumst du schon. Ja. Das wiederum würde dich nicht zurückschrecken. Nein. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Nein, das würde mich nicht. Das wäre ja mein Wunsch. Mhm. Weil ich gebe auch sehr gerne, ohne was zu nehmen. Ist der denn, ja, wie sagt die Bibel schon so, geben ist seliger als der Nehmen, ne? Naja. Aber nur der Recht, nur der, der, der gibt, hat auch Recht zu nehmen. Mhm. Das war da auch. Ist er eigentlich in einer Beziehung? Ja, es ist da wohl noch sowas aus seinem Vorleben, würde ich mal sagen. Mhm. Da meldet sich immer wohl noch jemand und die Du bist so ein Fall, wo man eigentlich sagen muss, dann du musst noch mehr leiden, bis du schnallst, was du falsch machst. Ja, aber ich habe ja schon mal so viel gelitten. Dann musst du noch mal und noch bitterer, weil ich glaube, alle klugen Ratschläge nutzen dir nichts, weil du es rational selbst alles auf dem Schirm hast. Ja, das ist ja so, das ist das Schlimme. Ja, ich glaube auch. Wenn ich jetzt irgendwie analysiere und dir da was hinlegen würde, würdest du sagen, ja genau, weiß ich selbst auch, sehe ich auch so. Ja, du, der Verstand ist ganz klar. Genau, deswegen musst du leiden. Du musst leiden, leiden, leiden, leiden. Ja. Und irgendwann schaltet das Unterbewusstsein um und du kapierst, dass es so genau nicht geht. Aber das Problem an der Sache ist, du wirst krank vom Leiden. Interessant ist ja wiederum, dass du dir auch immer solche Männer aussuchst. Ne? Ja, das ist die Sucht. Ja, das ist aber, da ist aber auch der Casus Knacktus, ne? Warum suchst du dir nicht Männer aus, die auch offen auf dich zugehen? Warum ja, immer? Aber die sind mir zu langweilig. Die sind einfach zu. Das hört sich jetzt so. Das ist aber nicht immer der Fall. Das ist aber ein ziemlich einfaches Schemata, dem du da folgst. Es gibt Menschen, die die einem gegenübertreten, die wirklich sehr viel Liebe und sehr viel Sympathie ausstrahlen, aber das ist dann mir einfach zu viel. Ich muss was tun in einer Beziehung. Ich muss viel arbeiten. Also je mehr Peitsche du bekommst in Form von Distanz, desto verrückter wirst du. Genau, das ist so eine Gefühls-SM-Sache. Mhm. Ja. Aber du bist in Therapie, sagst du gerade, ne? Ja, Verhaltenstherapie seit 2 Jahren. Hilft das denn ein bisschen? Aber offensichtlich nicht, ne? Wenn das nach doch, zwei doch, mein Therapeut leidet ja immer mit. Wenn dir das denn hilft, dass der mitleidet? Naja, gut, also es hilft mir nicht. Also es ist schon immer sehr hart. Auch wenn ich jetzt so locker darüber spreche, ist es doch manchmal sehr, sehr hart und ich bin am Verzweifeln. Komm manchmal so. Es hört sich jetzt, wenn ich die Vorrednerin höre, die mit ihrem Zustand kämpft und alles, aber man hat manchmal Todessehnsüchte. Man ja, aber dann ist dein Problem Pillepalle, ne? Ja, klar, das wissen wir beide und klar. Das sagt mir mein Verstand. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, wie es heißt, wenn man leidet. Mädchen, was machen wir denn mit dir jetzt? Du hast gerade gesagt, dass die eine Sucht auch zu einer anderen führt. Ja, man ertrinkt es im Alkohol. Ah, das ist natürlich übel. Das heißt, du hast ein Alkoholproblem auch noch? Nee, also noch nicht. Ich kam jetzt zwar am Samstag bevor, als ich 6 Flaschen Wein eingekauft habe. Ich hoffe, nicht alle ausgetrunken hast. Nein, nur anderthalb. Ja. Aber man versucht halt in einem gewissen Rauschzustand sich jedes Mal reinzusteigern, indem man vergessen kann, indem das erträglich ist. Isolierst du dich denn dann auch und sitzt zu Hause und schmolzt? Und ja, ich höre dann total melancholische Musik. Ach, das auch noch. Ja, du zelebrierst aber auch dann das Leid, ne? Ich weiß. Das ist doch scheiße, sowas. Sehr so scheiße. Du müsstest genau anders damit umgehen, du musst offensiver damit umgehen, du musst dann rausgehen, du musst dich unter Menschen begeben. Oh, ich gehe sehr viel raus und ich gehe dann raus und bin einsam unter Menschen, das ist sehr schwer. Ja, stimmt, das kann natürlich auch sein. Das ist sehr, sehr schwer, wenn man dann alle anderen glücklich sieht und man sagt sich, warum habe ich dieses Glück nicht, warum? Und das ist dann leidest du noch mehr. Je isolierter man unter Menschen ist, desto weniger besteht auch die Möglichkeit, dass man offensiv auf jemanden zugeht, ne? Ja. Weil man strahlt das ja auch aus, ne? Und die anderen kommen auch nicht wiederum auf einen zu. Ja, so ist es halt eben. Das Manuela. Halt, da drehst du dich halt im Kreis. Mhm. Und das Problem an der Sache ist halt, dass dein Körper dann psychosomatisch darauf reagiert und du krank wirst. Also, tritt mal deinen Verhaltenstherapeuten ein bisschen in den Hintern. Nach 2 Jahren muss da mehr rumkommen. Sag ihm mal schön Gruß von mir. Ich wünsche dir noch alles Gute. Manuela, ich dir auch. Und dein Buch war klasse und ich grüße die Hella. Ja, das machen wir alle zusammen jetzt. Okay. Alles Gute, Manuela. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben. Das war's für heute Nacht in der Technik Leo Scholten. Und morgen heißt unser Thema, wie ich es gerade auch schon angekündigt habe, heimliche Vorlieben. Teil 2. Ich möchte gerne mit euch über eure heimlichen Vorlieben sprechen. Was ihr so unter der Bettdecke tut, was ihr so für heimliche Angewohnheiten habt. Dinge, über die ihr eigentlich nicht redet. Aber wir hier können das morgen ruhig mal tun. Hier könnt ihr das erzählen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Könnt ihr uns anrufen unter der bekannten Nummer. Um 1 Uhr sind wir im Radio bei 1Live und im Fernsehen, im Wiederfernsehen. Ich wünsche eine schöne Nacht und bin sehr, sehr gespannt auf morgen. Bis dahin. Ciao.